Ich hatte eine Karte mit unserer geplanten Route aufgezeichnet. Also, wir nehmen ein paar Häuser mit auf dem Weg zum Stadtrand. Und da stauben wir Süßigkeiten ab. Verstehe ich nicht. Warum sollen wir denn so weit latschen? Naja, weil da so viele Reiche wohnen. Die geben bestimmt jedem Kind 2 bis 3 richtig coole Süßigkeiten. Nicht so blöde Müsli-Riegel. Ich rede von richtig großen Milky Ways und Nutter Butters. Und wenn wir die richtige Zeit abpassen, haben die Reichen keinen Bock mehr aufzumachen und dann lassen sie die Schlüssel vor der Tür stehen. Und wir sahen ab. Mein Bruder Roderick bog um die Ecke in seinem schwarzen Rocker-Outfit, die Augen genauso schwarz geschminkt. Wow, hast du es gut. Rupert war beeindruckt. Meine Mutter hat mir verboten, mit ihrer Schminke zu spielen. Halt's Maul, du Trottel. Volle Windel hat heute ein Gig. Roderick riss mir die Karte aus den Händen. Ihr wollt zum Stadtrand, hä? Da kommt ihr direkt am Teufelsanbeterwald vorbei. Teufelsanbeterwald? Ihr kennt doch wohl die Geschichte, oder? Also, da stand mal ein Haus. Direkt hier, wo der Wald ist. Sie mussten es abreißen, weil das, was da passiert ist, so schrecklich war. Was ist denn da passiert? Naja, vor langer Zeit waren da 2 Jungs, die, ich weiß nicht, vielleicht auf der Junior High School waren. Und die standen am Halloween-Abend vor der Tür. Aber das Haus war voller Teufelsanbeter. Und sie warfen die Jungs in riesige Pizzaöfen und haben sie gebacken. Und dann haben sie sie aufgegessen. Und sie haben vergessen, die Öfen auszumachen. Und so brannte das Haus ab, mit allen, die drin waren. Und wie sind die Bäume dahin gekommen? Und dann haben sie die Bäume gepflanzt. Oh. Und bis zum heutigen Tag ist dann Halloween, also heute, das durchdringende dämonische Gelächter der Teufelsanbeter zu hören, die durch den Wald streifen auf der Suche nach weiteren Jungs, um sie zu opfern! Hey, Roderick, hilfst du mir mal beim... Nun kam auch noch mein Vater dazu und musterte Roderick erstaunt. Trägst du Eyeliner? Susan? Ich habe Türdienst. Danke. Können wir jetzt endlich los? Ja, geht. Aber bleibt schön in der Nähe. Und nicht zum Stadtrand. Versprochen! In der Gegend bleiben wir den ganzen Abend. Der Typ hat mir 2 riesen Snickers geschenkt. Hab ich's dir gesagt oder hab ich's dir gesagt? Die haben hier so viel Geld, dass sie damit heizen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Hey, Reflektorzwerg! Schickes Kostüm! Danke! Meine Mom hat es für mich. Ich hatte es geahnt. Er stellte den Wasserwerfer an und spritzt uns von oben bis unten nass. Oh, das war der Hammer! Ich hab euer Nummernschild gesehen! Wir rufen die Bullen! Oh Mann! Lauf! Sie hatten den Rückwärtsgang eingelegt und kamen zurück. Hey, sie laufen da durch! Los, los, los, los, los, los, los! Wo laufen wir hin? Wir sind total ungeschützt! Zum Haus meiner Oma! Beeilung! Sie kommen! Hallo? Nein, das bringt nichts. Sie ist nicht zu Hause. Bingo-Abend. Okay, ihr seid tot. Mach die Tür auf. Okay. Schnell, der Schlüssel. Okay. Kommt, die schnappen wir uns, Jungs. Okay. Sie kommen! Los! Oh, jetzt hab ich euch. Ich wusste, wo der Schlüssel war. Und wir konnten ihnen in allerletzter Sekunde die Tür vor der Nase zuknallen. Ich werde euch verprügeln. Durch die Türscheibe konnten wir unsere Verfolger sehen und wurden übermütig. Ach, das solltest du auch. Seid froh, dass ihr euch da drin verstecken könnt, hinter eurer Mami. Das stimmt nicht. Das ist nicht unser Haus. Es gehört seiner Oma und die ist nicht mal da. Was? Wieso hast du denen das verraten? Hat er das gerade echt gesagt? Ups. Jetzt gehen die niemals weg. Ruf deine Mama an, damit sie uns abholt. Meine bringt mich um, wenn sie erfährt, dass wir hier sind. Meine auch. Sie findet, du bist kein guter Umgang für mich. Sie hat recht. Wir müssen ausbrechen, egal wie. Die 3 Schläge hatten sich an den Tischen unserer Veranda gesetzt und spielten in aller Seelenruhe Karten. Irgendwann mussten wir rauskommen. Und das wussten sie. Hast du 3? Du musst abheben. Hey. Was ist denn das? Wir waren durchs Haus in die Garage geschlichen und hatten uns mit allem ausgerüstet, was sich in der Garage finden ließ. Laubbläser, elektrische Heckenschere, so ein Zeug eben. Wir öffneten das Garagentor und schmissen die Geräte an. Geht uns aus dem Weg! Ich will niemanden verletzen! Wir wollen nur verschwinden und vergessen, was vorgefallen ist! Hier muss keiner den Helden spielen! Wow! Der Heckenhexler entglitt mir und durch eine ungewollte Drehung schrammte ich unglücklicherweise ihren niegelnagelneuen roten Pickup und hinterließ eine fette Schramme. Verarscht ihr mich? Ich reiß euch die Arme aus und box euch mit euren eigenen Fäusten in die Fresse! Wir schmissen ihnen unsere Waffen entgegen und machten, dass wir wegkamen. Wir rannten um unser Leben. Sie holen uns ein! Hier lang! Wir wussten nicht mehr weiter und liefen durch eine Gitterpforte, die in einen kleinen Wald führte. Der Teufelsanbeterwald? Auf keinen Fall! Hey! Stehen bleiben! Wir kriegen euch! Wir laufen in den Wald. Nein, ich werde nicht in den Teufelsanbeterwald gehen. Ah-ah. Das ist noch nicht vorbei! Ich hab echt Schiss! Lauf einfach weiter! Hast du das gehört? Das sind die Teufelsanbeter. Süßigkeiten.